Land aus fahren wohl über Meer und Heid. Wollen unser Blut nicht sparen im Kampf und hartem Streit. Die Fahne weht im Winde, der Hauptmann geht voran. Ein Kuss dem schönen Kinde und vorwärts Mann für Mann. Wir wollen den Wein austrinken zu Welschland und Tirol, wo fremde Sterne blinken, gerät's im Landsknecht wohl. Bei Würfelspiel und Singen und bei dem Mickelein muss unsere Sache gelingen, gar lustig soll es sein. Soll es sein. Wenn wir zum Kampfe schreiten an die 15.000 Mann, 1000 Mann, wohl auf dem Feld den Weiten als Bären gehen wir ran, gehen wir ran. Das wird ein lustig Springen, die Trommel dröhnet laut, so laut, so laut. Und die Kartanen singen, das Schwert ist unsere Braut. Weggeschossen, ein Feind von meinem Leib. So bleib ich unverdrossen, habe weder Kind noch Weib. Und wenn ich müsst sterben, wohl in der blutigen Schlacht, bleibt gar nichts meinen Erben, habe alles durchgebracht. Hei, wie die Köpfe springen, das Blut spritzt umher. Es kreuzen sich die Klingen, manchem wird das Leben schwer. Wir wollen zum Land ausfahren, wohl über Meer und Weit. Wollen unser Blut nicht sparen, im Kampf und hartem Streit. Die Fahne weht im Winde, der Hauptmann geht voran. Ein Kuss dem schönen Kinde und vorwärts Mann für Mann. Wir wollen den Wein austrinken zu Welschland und Tirol, wo fremde Sterne blinken, gerät's im Landsknecht wohl. Wir wollen den Wein austrinken zu Welschland und Tirol, wo fremde Sterne blinken, gerät's im Landsknecht wohl.